Die Zeitung Rodong Sinmun vom 6. Januar veröffentlichte den Beitrag eines Kommentators mit dem Titel »Was zeigt die Landung von Abe in Pearl Harbor?« Im Beitrag hieß es, am 26. und 27. Dezember des Vorjahres besuchte Abe als erster amtierender Premierminister Japans Pearl Harbor von Hawaii der USA. Während seines Besuches legte er im staatlichen Pazifik-Ehrenfriedhof der USA und im Museum vom Kriegsschiff Arizona in der Stadt Honolulu von Hawaii Blumen nieder und verrichtete eine stille Andacht. Und auf dem Gipfeltreffen und der gemeinsamen Pressekonferenz erklärte er den Standpunkt, dass er der amerikanischen Opfer gedenke und wünsche, dass Pearl Harbor Symbol der Versöhnung bleibe. Auf dem Treffen mit Obama redete Abe, dass man für den Frieden und die Sicherheit der asiatisch-pazifischen Region das Japan-USA-Bündnis erweitern und den Dreier-Militärpakt mit den USA und Südkorea weiter festigen solle. Während seiner Reise ließ Abe hier und da unaufhörlich absurde Äußerungen fallen. Doch er gedachte bloß Formel der Opfer, sagte jedoch kein einziges Wort für Entschuldigung und Reue über das vergangene Verbrechen Japans. Die Reise von Abe nach Pearl Harbor ging von der Listigkeit der japanischen Reaktionäre, die sich von Gewinnsucht blenden lassen, sowie von ihren bösen Interessen und ihrer dunklen Absicht dazu aus, durch die verstärkte militärische Verschwörung mit ihrem Herrn die Ambitionen auf die erneute Invasion zu verwirklichen. Mit diesmaliger Reise wollte Abe, Obama, die Schande und Beleidigung in Hiroshima im Vorjahr heimzahlen und die Amerikaner um die Aufrechterhaltung des Japan-USA-Bündnisses betteln, das durch den neuen Herren vom Weißen Haus der USA gewaltig wackelt. Die Reise von Abe war eine betrügerische und Kriegsreise des militaristischen Oberhauptes Japans, die es zum Ziel hatte, unter dem Deckmantel des Friedens den alten Fiebertraum von der Sperre des gemeinsamen Gedeihens Großostasiens zu realisieren. Je tollwütiger Abe sich unter dem Deckmantel des Friedens für die erneute Invasion einsetzt, desto erbärmlicher wird sein Schicksal wie die alte japanische Armee. Wenn er ungeachtet der Tatsache, dass die DVRK eine Atom- und Militärmacht im Osten geworden ist, wie besessen versucht, die Koreanische Halbinsel erneut zu überfallen, werden alle japanischen Inseln das Schicksal von Hiroshima erleben. Die kriegslustige Handlung von Abe, die er mit Unterstützung der USA seine Ambitionen auf die erneute Invasion gegen Asien und die Koreanische Halbinsel verwirklichen will, wird bloß eine katastrophale Folge haben, und zwar die Versenkung Japans ins dunkelblaue Meereswasser.